Im Soundcheck geht es heute Nacht ganz schwer in die Zeitmaschine und ich hoffe, dass da niemand ernsthaft Schaden nimmt in den nächsten 2 Stunden. Es geht nämlich zurück in die Zeit des progressiven Rock, also in die frühen 70er Jahre, eine Zeit musikalisch gesehen, die heutzutage nicht mehr besonders wohl gelitten ist, sondern eher vergessen und verdrängt, und das ja nun auch mit einigem Recht, muss selbst ich sagen, obwohl ich das alles miterlebt habe. Aber ich will hier mal in Sachen Gentle Giant eine kleine Ehrenrettung unternehmen. Ich finde, dass diese englische Band selbst in diesem Bereich doch noch eine kleine Welt für sich geschaffen hat.